Erster, das Wort des Herrn kam zu mir. Zweiter, Menschensohn, schau zu den Bergen Israels. Sprich gegen sie. Dritter, sprich, ihr Berge Israels, hört das Wort des Herrn. Der Herr Jahwe spricht zu den Bergen und Tälern. Ich werde das Schwert über euch bringen. Ich werde eure Opferstätten zerstören. Vierter, eure Altäre werden leer sein. Eure Sonnensäulen werden zerbrochen. Ich werde eure Toten vor eure Götzen werfen. Fünfter, ich werde die Leichen der Israeliten vor ihre Götzen legen. Ich werde eure Knochen um eure Altäre streuen. Sechster, in allen euren Städten werden die Orte leer sein. Die Höhen werden zerstört sein. Eure Altäre werden leer und kaputt sein. Eure Götzen werden zerbrochen und weg sein. Eure Sonnensäulen werden umgehauen. Eure Werke werden zerstört. Siebter, viele Menschen werden bei euch sterben. Dann werdet ihr wissen, dass ich der Herr bin. Achter, einige von euch werden dem Schwert entkommen. Sie werden unter andere Völker gehen. Sie werden in andere Länder zerstreut. Neunter, die Überlebenden werden sich an mich erinnern. Sie sind bei den Völkern, wohin man sie gebracht hat. Ihr Herz war untreu und hat mich verlassen. Ihre Augen folgten den Götzen. Sie werden sich selbst hassen wegen des Bösen, das sie getan haben. Zehnter, sie werden wissen, dass ich, der Herr, nicht umsonst gedroht habe. Ich werde ihnen dieses Unglück bringen. Elfter, der Herr Jahwe spricht, schlage in deine Hände. Stampfe mit dem Fuß. Rufe Wehe über die schlechten Taten Israels. Sie werden durch Schwert, Hunger und Krankheit sterben. Zwölfter, wer weit weg ist, stirbt durch Krankheit. Wer nah ist, stirbt durch das Schwert. Wer überlebt, stirbt durch Hunger. So werde ich meinen Zorn an ihnen beenden. Dreizehnter, ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin. Eure Toten liegen dann bei ihren Götzen. Sie liegen um ihre Altäre herum. Sie liegen auf jedem hohen Hügel und Berggipfel. Sie liegen unter jedem grünen Baum. Sie liegen unter jedem großen Baum. Dort haben sie ihren Götzen Rauchopfer gebracht. Vierzehnter, ich werde meine Hand gegen sie ausstrecken. Ich werde das Land zur Wüste machen. Das Land wird leer sein, von der Steppe bis Ribla. Das gilt für alle ihre Wohnorte. Dann werden sie wissen, dass ich der Herr bin.